etwas schlapp, hab unruhig geschlafen. Mir fehlt ein warmer, weicher, pulsierender Körper in meiner Hand. Komm her, ich glaub, deine Brüste brauchen Morgensaugen. Deine Brüste brauchen Morgensaugen.